Gabelbissen, der Podcast von Twieses Kulinarium. Servus und herzlich willkommen zur Folge 28 von Gabelbissen. Nach der letzten ziemlich süßen Folge habe ich mir gedacht, wird's mal wieder an der Zeit, ein bisschen was Deftigeres zu präsentieren. Und als ich so letztens gekocht habe und auch dann gegessen habe, habe ich mir gedacht, das heutige Gericht, das könnte ich euch vorstellen. Die Rede ist vom Rostbraten. Rostbraten ist übrigens nicht nur ein Gericht als solches, sondern auch ein Stück Fleisch, und zwar vom Rind. Ja, und vom Rostbraten gibt es übrigens auch verschiedene Arten. Und somit würde ich sagen, lassen wir das Geschichtliche mal sein und begeben uns heute mal zu einer Fleischkunde. Ja, wie bereits erwähnt, handelt es sich beim Rostbraten um Fleisch vom Rind. Und das kann man ja, wie soll ich sagen, relativ vielseitig verwenden. Man kann es auf der einen Seite braten, man kann es aber auch dünsten, man kann es schmoren oder man kann es auch kurz braten oder man kann es auch grillen. Also ihr seht, man kann relativ viel mit dem Fleisch machen. Ja, und wer wissen will, wo sich das befindet, das Ganze ist beim Rind zwischen der sogenannten Hochrippe und der Hüfte. Wer sich unter dem jetzt nicht wirklich was vorstellen kann, kein Problem. Für euch habe ich auch, für alle habe ich dann ein Bild bei mir im Beitrag verlinkt. Also da könnt ihr euch das dann schön visuell anschauen, wo sich das überhaupt befindet. Ja, und genau gesagt gibt es beim Rostbraten eigentlich zwei Teile. Da gebe ich zunächst einmal den vorderen Teil. Das wäre der eigentliche Rostbraten oder auch rundes Roast Beef genannt. Also die charakteristischen Merkmale davon wären, dass es ein saftiges Fleisch und somit auch ein durchzogenes Fleisch ist. Sprich, ich habe da schöne Fettstreifen drin, was das dann halt, wie ich gesagt habe, schön saftig macht. Ja, und es beinhaltet auch das sehr bekannte Ribeye. Tja, und jetzt könnte ich schon vermuten, was man unter anderem aus dem runden Roastbeef schneiden kann. Genau, das sehr bekannte und sehr beliebte Ribeye Steak. Ja, und dieses Teil wird auch für unseren klassischen Rostbraten verwendet. Ja, aber es wird auch gerne von einigen dann für Geschnetzeltes genommen, aber auch in gesiedeter Form, wie wir es zum Beispiel vom Tafelspitz erkennen. Ja, und dann gibt es noch den hinteren Teil, weil wenn es einen Vorderteil gibt, muss es ja auch einen hinteren Teil geben. Und da sprechen wir dann vom Beiried oder dem flachen Roastbeef. Ja, und das ist auch ein ganz klassischer Teil. Er ist aber im Gegensatz zum vorderen Teil zart und mager und hat ein ganz saftiges Fettrandel. Und das gibt ihm dann doch den gewissen Kick und den schönen Geschmack. Und dieses Fleisch wird hauptsächlich zum Kurzbraten verwendet und da wird ein Großteil der uns bekannten Steaks rausgeschnitten. Zum Beispiel das Rump Steak. Wäre jetzt aber auch noch ein Stück Rückenknochen dabei, dann spricht man vom T-Bone Steak. Ja, und auch das sehr bekannte und beliebte Porterhouse wird eben aus diesem Stück Fleisch geschnitten. So, wie jetzt genug von den ganzen Steaks, kommen wir zum eigentlichen Thema der Sendung, dem Rostbraten. Rostbraten ist in Österreich nicht gleich Rostbraten, hier kennen wir zig Varianten von Rostbraten. Das Gericht ist extrem wandelbar und bietet in Wien oder sagen wir mal in ganz Österreich eine große Fülle an Variationen. Man spricht zum Beispiel von russisch zubereiteten Rostbraten, von schwedisch zubereiteten. Man kann ihn in Milch oder in Rahm dünsten. Man kann ihn mit Sardellenpaste bestreichen. Man kann geriebenen Krähen, sprich Meerrettich, dazu servieren. Und noch etliches anderes. Aber es gibt auch sehr spezielle Varianten, die mehr oder weniger überall gleich sind. Der vermutlich bekannteste Vertreter wäre der Zwiebelrostbraten. Das ist eigentlich, so würde ich mal sagen, der Klassiker der Rostbraten schlechthin. Er wird, wie der Name vermuten lässt, mit Zwiebelringen serviert und, was immer dazu gehört zu einem Rostbraten, immer Bratäpfel und in diesem Fall auch noch eine Salzgurke. Die wird meistens gefächert geschnitten. Eine Abwandlung davon wäre der Esterhase-Rostbraten. Und der ist benannt nach einem ungarischen Magnatengeschlecht. Er wird klassisch gebraten, sprich so wie der Zwiebelrostbraten. Wie das dann genau geht, erfahrt ihr später im Rezept. Nur der Unterschied zum Zwiebelrostbraten besteht darin, dass dieser nicht mit Zwiebelringen serviert wird, sondern mit Wurzelgemüse und Kapern. Eine weitere sehr bekannte Form wäre der Girardi-Rostbraten. Und der ist benannt nach dem Schauspieler Alexander Girardi. Und der wollte Rindfleisch eigentlich immer nur mit Speck und Pilzen kombiniert haben. Also anders wollte es nicht am Teller, immer nur mit den zwei, soll man sagen, zuspeisen. Und dieses Gericht wird ebenfalls klassisch gebraten und mit Champignons, Speck, Kapern und Zitronenzesten zubereitet. Es gibt den ganz wirklich einen tollen Geschmack. Ich mag den Girardi persönlich sehr, sehr gern. Eine weitere Variante wäre dann der Znaimer Rostbraten. Auch der wird wieder klassisch gebraten und wieder Zwiebelrostbraten mit Zwiebeln serviert. Aber das Ganze wurde dann ein bisschen natürlich noch erweitert. Und zwar gibt man dann in die Sauce, die dabei entsteht, noch etwas Paradeisemark hinein und verrührt es dann. Und serviert wird das Ganze dann mit einer gefächerten Gurke. Tja, okay, ich habe gesagt, Znaimer Rostbraten, wo kommt jetzt eigentlich der Name her? Denn früher wurden hierfür immer die ganz berühmten Znaimer Gewürzgurken verwendet. Znaim ist eine Stadt in Tschechien und die ist ganz bekannt für wirklich delikate Gewürzgurken. Also die haben irgendwie ganz einen speziellen Geschmack und auch wenn sie total große Gewürzgurken sind, sind die nicht so, wie man es kennt, so, muss man sagen, so lätscher, so weich, sondern die sind wirklich noch knackig, haben einen super Biss und das gepaart mit der Marinade, die man verwendet, boah, wirklich super Gurken. Ja, und daher kommt eben der Name, weil man früher zur Monarchie Znaimer Gewürzgurken verwendet hat. Ja, eine weitere Variante wäre dann der Hunyadi-Rostbraten. Und der unterscheidet sich jetzt von den vorhergehenden. Und zwar wird dieser mal nicht klassisch gebraten, sondern gerollt gebraten. Sprich, das heißt, das Fleisch wird aufgeschnitten und erhält eine Füllung. Und die besteht aus gekochten Makaroni und Geselchten. Das Ganze wird dann gerollt und eben gebraten in dieser Art und Weise. Der Name, also vermutet man, dürfte wohl vom Adelsgeschlecht der Hunyadi stammen. Dürfte wohl ein Leibspeise eines Adeligen aus dem Hause Hunyadi gewesen sein. Eine etwas, naja, wie soll ich sagen, spezielle Variante des Rostbraten wäre der Sardellenrostbraten. Der wird wieder klassisch gebraten und mit Frühstücksspeckwürfeln, Zwiebel, Sardellenfilets, Kapern und Zitronenschale serviert. Also ich persönlich finde, das ist ja eine, naja, wie soll man sagen, sehr gewagte Variante. Ich kann es mir ehrlich gesagt irgendwie nicht so ganz vorstellen. Ich habe es auch noch nie probiert, aber es dürfte wohl gut ankommen, denn ab und zu kann man das durchaus wo bei Rezepten finden. In Lokalen, ja, hätte ich es ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Eine ganz eigene Variante wäre der Maschinenrostbraten. Also keine Sorge, das wird nicht von einer Maschine jetzt gefertigt. Das wird, hat einen ganz anderen Hintergrund, warum der so heißt. Gebraten wird einmal klassisch, so wie wir es vom Zwiebelrostbraten her kennen. Serviert wird er aber mit gedünsteten und ganz, ganz fein geschnittenen Zwiebeln. Dazu kommen Essiggurken, Kapern, Zitronenschale und Petersilie. Und der Name, wie vorher gesagt, klingt ja doch ein bisschen eigen. Und der stammt nicht von Maschinen, sondern vom Wort Maschine. Und Maschine ist ein, naja, wie soll man sagen, verlorenes Wort, würde ich mal behaupten. Maschine ist ein Kochgefäß. Heutzutage kennt man das bei uns mehr als Reindl. Und der Reindl ist, zu der Erklärung, wer das jetzt nicht kennt, ein niedriger Kochtopf. Und den Namen hat der Rostbraten bekommen, weil er eben in diesem Maschine, im Reindl, gemacht worden ist. Da hat man den Maschinenrostbraten genannt. Last but not least in meiner Liste wäre einer meiner wirklich liebsten Rostbraten und auf den gehe ich dann später mit dem Rezept noch genauer ein, der Vanillerostbraten. Der Vanillerostbraten, das viele werden denken, oh Gott, Vanille und Fleisch, das kann zusammenpassen. Tja, das gleich wie so Vanillerostbraten und ich sage, es passt wunderbar zusammen. Hat aber einen anderen Hintergrund. Also das Gericht, kann man sagen, hat einen gewissen, wie soll ich sagen, spöttischen Hintergrund. Denn im Grund hat er überhaupt nichts mit echter, uns bekannter Vanille zu tun, beziehungsweise mit dem künstlich hergestellten Vanillin. Überhaupt nichts. Nur woher kommt jetzt der Name? Vanille war nämlich seinerzeit, das muss man mal wissen, damit man das Ganze versteht, relativ aufwendig zu importieren. Und zwar kam das Ganze aus Mesoamerika, das ist ein spezieller Bereich aus Mittelamerika. Von da wurde die Vanille importiert und das, könnt ihr euch vorstellen, war seinerzeit extrem teuer. Somit konnten sich eigentlich den Genuss der Vanille nur die Adeligen oder die wirklich oberste Bürgerschicht leisten. Eine Kochzutat wie der Knoblauch war aber damals sehr, sehr billig. Tja, und jetzt wisst ihr vielleicht, was verwendet wird. Ja, richtig, Knoblauch. Nur wo kommt man auf den Namen Vanille? Der Knoblauch wurde seinerzeit spöttisch als die Vanille des kleinen Mannes oder die Vanille der Armen bezeichnet. Die armen Leute konnten sich dieses edle und teure Gewürz nicht leisten. Knoblauch war aber in Hülle und Fülle da und so hat eben der Adel spöttisch das so genannt. Tja, und somit ist der Rostbraten keiner mit Vanille, sondern ein Rostbraten mit Knoblauch. Und auch der wird wie der Zwiebelrostbraten klassisch gebraten und wie es sich gehört mit einer gefächerten Senfgurke und natürlich Braterdäpfeln serviert. Ja, ich habe euch ja versprochen, den Rostbraten schauen wir uns genauer an und somit würde ich vorschlagen, kommen wir zum heutigen Rezept der Sendung. Dem Vanillerostbraten. Für 4 Personen benötigen wir 4 Scheiben Rostbraten, so circa 200 Gramm, Salz, Pfeffer, so etwa 1 Esslöffel Estragon oder Dijon-Senf, 2 Esslöffel Olivenöl, so in etwa 60 Gramm Butter, 260 Milliliter Rinderbrühe, frische oder wer das nicht hat, kann natürlich auch einen Rinderbrühwürfel verwenden, ist kein Problem. Und damit das Ganze auch seinen Namen alle Ehre macht, 6 Knoblauchzehen. Damit wir das Fleisch schön anbraten können, sollten wir so circa 30 Minuten, bevor wir das alles zubereiten, aus dem Kühlschrank holen, damit das Ganze mal schön temperiert. Ist fürs Braten nämlich wesentlich einfacher, wenn das Fleisch schon fast Zimmertemperatur hat. Und ihr müsst euch keine Sorgen machen, Fleisch verdirbt nicht so schnell. Man kann es durchaus auch eine Stunde heraus liegen lassen. Das sollte dem Ganzen überhaupt kein Problem darstellen. Bevor wir noch beginnen, sollten wir unseren Backofen mal auf so circa 50 bis 70 Grad Ober-Unterhitze aufheizen. Nicht allzu hoch, wie ihr merkt, aber wir werden es brauchen. Zunächst einmal werden wir unser Fleisch leicht klopfen. Das können wir auf der einen Seite mit einem klassischen Fleischklopfer machen, mit einem Plattiereisen oder wer das alles nicht hat, kann auch zu einer Pfanne greifen. Idealerweise könnt ihr das Ganze noch in eine Frischhaltefolie wickeln oder auch in einen Gefrierbeutel und dann schlagen. Das schützt das Fleisch ein bisschen und macht nicht auch so viel, also mal sagen, Schmutz in der Küche. Wenn man das gemacht hat, werden dann beide Seiten gesalzen und gepfeffert. Ja, eine Seite des Fleisches bestreichen wir, wie wir es von den Rindsrouladen her kennen, mit Senf. Und da könnt ihr dann, wie ich vorher schon gesagt habe, entweder Estragon-Senf oder auch Dijon-Senf verwenden. Ja, und die Seite, die wir mit Senf bestrichen haben, die sollten wir auch noch etwas mehlieren, also ein bisschen Mehl drüber streuen, damit wir so wie bei einer Panade mal eine schöne Mehlschicht auf der einen Seite haben. Haben wir das erledigt, nehmen wir eine Pfanne, stellen die auf den Herd und erhitzen die mal. Jetzt kommt mal das Olivenöl hinein und zum Olivenöl geben wir die Hälfte der Butter, sprich 30 Gramm. Und die lassen wir dann schmelzen. Wenn das Ganze dann schon geschmolzen ist und mehr oder weniger Temperatur hat, braten wir unser Fleisch an. Zunächst mit der melierten Seite nach unten gerichtet. Und das Ganze lassen wir jetzt für so circa 2 Minuten in der Pfanne. Danach wenden wir das Ganze und braten die nicht melierte Seite ebenfalls 2 Minuten an. Wenn das erledigt ist, holen wir das Ganze aus der Pfanne heraus, geben es auf einen eigenen Teller und stellen das Ganze ins Rohr. Und da kann es dann ja mehr oder weniger weiter garen. Und jetzt kommen wir zu den Knoblauchzehen. Die müssen wir zunächst einmal schälen. Und damit es nachher nicht so einen speziellen Geruch gibt, würde ich persönlich empfehlen, den Strunk noch zu entfernen. Wenn wir das gemacht haben, schneiden wir die Zehen feinblättrig auf. Wirklich nicht dick, schön feinblättrig aufschneiden. Und diese feinblättrig geschnittenen Knoblauchzehen geben wir dann in die Pfanne und braten sie ganz leicht an. Und hier ist wirklich wichtig, achtet bitte darauf, dass der Knoblauch keine Farbe annimmt. In einigen Gerichten sind die Röstaromen, die beim Knoblauch entstehen, wunderbar. Beim Vanillerostbraten wollen wir das nicht. Wenn der dann ganz leicht angebraten ist, nehmen wir unsere Rinderbrühe und löschen das mal ab. Also kippen die dazu und lassen es aufkochen und dann für so ja, 2 bis 3 Minuten einkochen lassen. Bei nicht allzu großer Hitze würde ich es auf circa auf die Hälfte runterdrehen vor dem Herd. Wenn das dann schon geköchelt hat, geben wir die restliche Butter hinzu. Die sollten wir aber vorher noch in kleine Stücke schneiden, weil dann tun wir uns nachher beim Verarbeiten nämlich viel, viel leichter. Also Butter in Stücke schneiden, dann zu der Soße geben und schön einrühren lassen. Wenn sich das alles aufgelöst hat, können wir das Fleisch wieder aus dem Herd holen, geben das dann in die Soße hinein und lassen das für gut 5 Minuten bei geringer Hitze, sprich es darf ganz leicht köcheln, ziehen. Und wenn wir das gemacht haben, können wir das Gericht auch schon mit den Bratäpfeln und der Senfgurke servieren. Also ihr seht, der Vanillerostbraten ist eigentlich kein allzu schwieriges Gericht. Man kann den relativ schnell machen. Die Zutaten bekommt man eigentlich überall und geschmacklich ist er, obwohl da nicht viel Zutaten drin sind, wie ich finde, ein Traum. Also ich persönlich mag den sehr, sehr gern. Wenn man jetzt keine Gurke zu Hause hat, dann ist es überhaupt kein Problem. Klassischerweise wird es so serviert, aber sie ist, wie soll man sagen, jetzt kein Muss, dass das unbedingt dazu serviert werden muss. Es ist eine nette Zugabe, aber nicht Pflicht. Zu den Bratäpfeln möchte ich euch vielleicht auch einen kleinen Tipp geben. Am besten, ihr kocht die Erdäpfel am Vortag und lasst über Nacht mehr oder weniger schön ruhen. Also ihr kocht sie, schält sie noch warm und lasst sie dann aber im Ganzen, also schneidet sie noch nicht fertig für die Bratäpfel, sondern die geschälten werden einfach in eine Schüssel oder ein anderes Gefäß gegeben und über Nacht an einen kühlen Ort wie Kühlschrank, Keller, was auch immer gestellt, damit die mehr oder weniger rasten können. Am nächsten Tag in kalter Form einfach aufschneiden in so dicke Scheiben, ich würde mal sagen so circa daumendick, und dann braten wir es wohl einfach nur in Butter, in Öl, ja, Bratäpfel, da gibt es so viele verschiedene Varianten und so viele verschiedene Vorlieben. Das überlasse ich dann ganz euch. Aber wie gesagt, am besten werden die, wenn man die Erdäpfel vom Vortag verwendet. Bevor ich zum Ende der heutigen Sendung komme, vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Wenn ihr mal Themenwünsche habt, Fragen zur aktuellen Folge oder einfach generelle Fragen zur österreichischen Küche oder Buchtipps, was auch immer, schreibt mich einfach über das Kontaktformular auf der Website, meine E-Mail-Adresse, über Twitter oder die anderen sozialen Medien an. Ich bin immer offen für neue Inputs, für Fragen etc. und beantworte die natürlich gerne. Einige Themenwünsche gab es bereits schon für den Gabelbissen und die werde ich auch in den nächsten Folgen umsetzen. Ich wünsche euch somit viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Sendung. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Weitere Details zur aktuellen Folge findet ihr unter tweezer.at. Für Fragen, Anregungen, Lob oder Beschwerden könnt ihr mich gerne über die Website kontaktieren oder über die sozialen Medien. Bei Twitter unter @tweezer.at, bei app.net unter @tweezer und auch über Facebook unter Tweezers Kulinarium.